Niemals hatte ihrem Vater viel an der Natur gelegen. Dieses Wort Natur hatte er schon früher nur mit Verachtung ausgesprochen. Immer schon hatte er gesagt, dass er das Rasenmähen hasse, dass Blumen ihn langweilten, dass das Schwimmen ihn nicht interessiere. Hin und wieder nur tauchte er im Schilf, um mit der Harpune Hechte zu jagen. Deshalb hatte sie sich nicht darüber gewundert, dass ihr Vater sie nach dem Tod seiner Mutter gleich als Miteigentümerin des Hauses eintragen ließ. Löschungsvermerk, wenn sich über der ersten und unter der letzten Zeile ein waagerechter Strich befindet und beide Striche durch einen von oben links nach unten rechts verlaufenden Schrägstrich verbunden sind. Sie hatte sich auch nicht darüber gewundert, dass er, seit von den im Westen lebenden Erben der Frau des Architekten der Antrag auf Rückübertragung gestellt worden war, kein einziges Mal mehr hinausgefahren war. Ebenso wenig wie darüber, dass er sich nicht am Leerräumen des Hauses beteiligte, nachdem er sich mit dem Investor endlich geeinigt hatte. Ihr Kinderfreund, der ihr beim Ausräumen half, hatte damals den Holzschwamm entdeckt. Nur einmal, irgendwann während der vielen Jahre, in denen das Haus dann unbewohnt dort stand und sie und ihr Vater auf das Urteil des Amtes warteten, hatte ihr Vater etwas zu ihr gesagt, was sie niemals vorher aus seinem Mund gehört hatte, nämlich, dass es ihm, wenn er irgendwo eine solche Landschaft anschauen müsse wie dort, eine solche Landschaft mit Hügeln und Seen, ähnlich ginge, als wenn er jemanden Russisch sprechen höre, die Sprache des Landes, in dem er geboren worden war. Was genau er damit meinte, beschrieb er nicht näher. Sie wusste nur, dass er, als er wieder aus dem Kinderheim herausgekommen war, in das ihn seine Eltern für 4 Jahre gegeben hatten, weil sie an die kollektive Erziehung glaubten, alt genug gewesen war zum Rasenmähen. Natur. Regendrainage stark verwurzelt. 6 Bäume zu entasten. Das Nutzungsrecht teilt das Schicksal des Gebäudekaufvertrages, welcher nicht wirksam geworden ist. Verliehen, aufgehoben, eingegangen. Den Vollstreckungsorganen ist es nicht möglich, mit den zugelassenen Erkenntnismitteln den angemessenen Ausgleichsbetrag festzustellen. Den Betrag nebst Rechthängigkeitszinsen. Mit Wirkung für die Vergangenheit und Zukunft. Der Investor hatte den Schwamm beseitigt, das Dach neu gedeckt, die alten Bäder in der Absicht, sie von Grund auf zu erneuern, herausgerissen, das stark von Feuchtigkeit angegriffene Gärtnerzimmer vermauert, dafür einen Durchbruch zur Garage gemacht, um ein neues Zimmer zu gewinnen, hatte dann aber, als seine Hoffnungen auf eine Einigung mit den Erben und damit auf den Erwerb des Hauses sich als trügerisch erwiesen, die Stromleitung kappen und das Haus einfach so stehen lassen, wie es war. Mit ihrem Vater hatte sie schon lange nicht mehr über das Grundstück gesprochen. Recht, Abteilung 3, laufende Nummer 1, lastend auf dem Grundstück, Gemarkung, Flur, Flurstück, streitbefangenes Grundstück, Bestandskraft. Die Treppe, die ins obere Stockwerk führt, ist von Staub bedeckt. Stücke vom Verputz der gewölbten Decke sind auf die Stufen gefallen und zerbrochen. Auch oben ist der ehemals glänzende Korkfußboden von einer gleichmäßigen Staubschicht bedeckt. Völlig desolate aufstehende Baulichkeiten, Klagebefugnis. Vom Bad ist nur noch das bunt gewürfelte Fenster erhalten. Waschbecken, Dusche, Toilette und Fliesen sind fort. Jetzt blickt sie zwischen den Balken des Fußbodens hindurch in die Diele, ungefähr dorthin, wo an den Fernsehabenden ihre Großmutter im bequemsten der Gartensessel saß. Ausfluss einer herausgehobenen persönlichen Stellung. Im Vögelchenzimmer, das sie ihre ganze Kindheit über während aller Sommerferien bewohnt hat, öffnet sie, Zug um Zug gegen Räumung des klagebefangenen Grundstücks, die schwere Tür des verborgenen Schrankes, verbotene Eigenmacht, die Geheimtür ihrer Kinderzeit, deren Rädchen einen Halbkreis in den Staub zeichnen. An der Kleiderstange hängen die leeren Bügel, die sie selbst dort hinterlassen hat, als sie das Haus räumen musste. Durch den großen Schrank kann sie jetzt inwendig bis zum Schrankzimmer ihrer Großeltern hindurchgehen, weil die Zwischenwand fehlt. Zwingend verbundene Genehmigungsunfähigkeit, dingliche Wirkung der Bescheide bei Eigentumswechsel, Rüge der Zuständigkeit. Der Schrank, durch den sie ins Schrankzimmer hinaustritt, riecht, wie zu Lebzeiten ihrer Großmutter, noch immer nach Pfefferminz und Kampfer,